Kundgabe 2406. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1942. Gott lenkt das Leben eines jeden Menschen. Gottes Wege sind unerforschlich. Er lenkt und leitet eines jeden Menschen Schritte durch seinen Ratschluss, immer zum Besten des Menschen, auch wenn dieser es nicht erkennt. Und selbst das kleinste Geschehen hat seine Bestimmung. Denn nichts ist ohne Zweck und Sinn, was den Einzelnen trifft. Und so ihr Menschen dies bedenket und ihr zu der göttlichen Führung Vertrauen habt, werdet ihr euer Erdenleben leichter ertragen und auch Nutzen daraus ziehen. Der Wille Gottes liegt allem zugrunde. Und je ergebener ihr euch in diesen fügt, desto segensvoller wirkt es sich für euch aus. Was euch Menschen oft unbegreiflich ist, kann die größten geistigen Erfolge zeitigen. Und darum bringt Gott den Menschen oft in Lagen, die sein ganzes Denken erschüttern und es wandeln, dem Erkennen entgegen. Der Lebensweg des Einzelnen wird immer seine geistige Entwicklung zum Ziel haben. Und so dieses Ziel erreicht wird, dankt die Seele ihrem Schöpfer für alle Schmerzen und Leiden, die sie ertragen musste. Und so der Mensch auf Erden nicht wandlungsfähig ist, dann muss die Loslösung der Seele aus der Form für sie ein Schmerzensgang sein, auf das sie dadurch noch geläutert wird. Ein Wandel der Gesinnung aber kann diesen Loslösungsprozess ausschalten. Es kann Gottes Wille das Leben des Menschen verlängern, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, wenn die Seele sich entschließt, das Leben nur noch des geistigen Ausreifens wegen zu leben. Denn die geistige Entwicklung ist Sinn und Zweck des Erdenlebens und jegliches Geschehen nur ein Mittel, das Ziel zu erreichen. So wie der Mensch die Bindungen mit der Welt löst aus freiem Antrieb, tritt er dem ewig Göttlichen näher, und dann ist sein Leben nur noch ein Aufstieg zur Höhe, und das körperliche Leid trägt dazu bei. Die Welt mit ihren Reizen und Verlockungen muss überwunden werden. Dann kann das Erdenleben der Seele keinen Schaden mehr zufügen, und dann kann es ihr auch erhalten bleiben zur weiteren geistigen Entwicklung. Denn Gott ist überaus weise und überaus gütig. Was der Seele zum Heil gereicht, das lässt Gott zu, wenn es auch dem Menschen unfasslich erscheint. Denn er allein weiß, was der Seele Not tut und was ihr die geistige Befreiung einträgt. Amen.